Siebte Gebot, was verbietet uns das siebente Gebot? Du sollst nicht stehlen. Im zehnten Gebot zusammengeht. Paralleltext, dann. Warum nicht? Das siebente Gebot, du sollst nicht stehlen, verbietet das Gut des Nächsten unrechtmäßig zu nehmen und zu behalten und den Nächsten seinem Gut in irgendeiner anderen Weise zu schädigen. Die äußeren Güter oder inneren Güter des Nächsten. Ja. Aber hier in erster Linie geht es um die äußeren Güter. Ja, das inneren Güter, das behandelt man eher unter dem 8. Gebot, guten Ruf und so weiter. Schauen wir Satz, ja, genau. Das ist beim 8. Gebot. Das ist auch Ungerechtigkeit, aber eben getrennt von den äußeren Gütern. Siebte Gebot, das den Kommunismus verbietet, hat er auch dazu gesagt, ja, weil der eben das Privateigentum nicht anerkennt. Was natürlich kompletter Widersinn ist, kompletter Blödsinn. Die menschliche Natur äußere Dinge braucht, um sich zu entfalten können, das heißt, um ihr Ziel zu erreichen, und deswegen ist das Privateigentum unmittelbare Forderung der menschlichen Natur. Deswegen allein schon ist der Kommunismus und die Anwandlung in der Hinsicht kompletter Unsinn und Irrsinn, wo alles allen gehören soll, was noch nie funktioniert hat. Und bei den Germanen ein bisschen, Heilige Thomas sagt, bei den Germanen ist das Stehlen keine Sünde, keine Ahnung, dass irgendwem jemandem was Besonderes gehört hat, um in den kleinen Dorfgemeinschaften, also Sippengemeinschaften gelebt und eine Art Gütergemeinschaft gegeben hat, ein bisschen wie es in der Familie sowieso ist, aber auch da gibt es gewisse Grenzen, aber bei den Germanen war das scheinbar nicht mehr so klar, hat aber irgendwie funktioniert, die haben ja die anderen erschlagen als sich gegenseitig. Insofern scheint es funktioniert zu haben. Oder hat sich inzwischen auch geändert. Dass sie die Römer hops genommen haben, die Germanen, haben sie wahrscheinlich dann einiges dazugelernt, dass es etwas anderes geben muss.